1. Der Hittefull Schlag Absalm vor. 12.000 Männer auszuwählen, David noch in derselben Nacht zu verfolgen zu. Und in zu überfallen, waren der Mut und entmutigt war, dies Worden in Schrecken versetzen, so dass sein Gesamtes Volk fliehen unter den König allein Toten konnte. 3. Verspräch, das Gesamte Volk zu Absalm zu Ruck zu führen, anlich wie ein Neuvermalt zu ihrem Gatten zu Ruckert, da Absalm lediglich das Leben eins Manes begehrten somit das Gesamte Volk Frieden finden Word. For Absalm und all Führenden Männer Israels stimmten diesem Vorschlag zu. 5. Denik befahl Absalm, den Architer Husai zu rufen, Orch dessen Meinung zu horen. 6. Als Husai bei Absalm eintraf, erlotet Absalm im Ahithophels Vorschlag und fragte, ob dieser umgesetzt werden sollte, oder ob Husai einen alternativen Rat geben kann. 7. Husai erwidert Absalm, dass Ahithophels diesmalige Rat nicht vorteilhaft ist. 8. Husai erklärt, dass Absalm seinen Vater und dessen Männer kennen, die als Helden von Grimmigem Gemut seien, vergleichbar mit einer Barin, der Jungen geraubt worden, zu dem sie sein Vater ein erfahrener Kriegsmann, der nicht die Nacht bei seinen Luten verbringen Word. 9. Vermutet, David Verstek sich derzeit in einer Schlucht oder an einem anderen Ort, sollten zu begin einig von Davids Mannen fallen und dies bekannt werden, Word man behaupten, das unter Absalom's Anhängen ein Niederlage eingetreten sei. 10. Infolgedessen Word selbst der Tapfirst, der mutig wie ein Low ist, wollig den Mut verlieren, da ganz Israel wiss, das sein Vater ein Held und sein Begleiter Tapfir Manner seien. 11. Daher riet ganz Israel von Dan bisbesieber im Absalm zu versammeln, in einer Mensch wie der Sandem Meersufer, und Absalm soll selbst in ihrer mit Orsihen. 12. When SIE in Dan an einem beliebigen Ort fanden, werden SIE in überfallen wie tau auf die Erde fault, so dass weder noch eine seiner Männer übrig blieb. 13. Sollte sich jedoch in ein Stad zu Ruxihen, so soll ganz Israel sailen die Stad legen und SIE ins Tal schleifen, bis kein einziger Stein mehr dort zu finden sei. 14. Daraufhin riefen Absalm und all Israeliten, dass der Rat des Architers Husai besser sei als der Ahithophels, denn Yahweh hat es so gefeut, dass Ahithophels und sich gutter Rat vereitelt Word, das Unheil über Absalm zu bringen. 15. Anschließend informiert Husai die Priester Zadok und Abjatha über Ahithophels Ratschlag und Absalm und die Führenden Männer Israel soe über seinen eigenen Gegenvorschlag. 16. Forderte SIE auf, schnell ein Botschaft und David zu senden, soll die Nacht nicht und den Furten in der Step verbringen, sondern unversuglich den Fluss überqueren, damit der König und sein Gesamtes Volk nicht vernichtet werden. 17. Jonathan und Ahimaaz hatten sich bei der Quell Rogel postiert, wo ihnen ein Magd regelmäßig Nachrichten überbracht, dies leiteten SIE Dan und König David weiter, da SIE sich nicht öffentlich zeigen und die Stadt betreten dürften. 18. Als SIE jedoch von einem Neben gesehen worden, der dies Absalm mitteilt, flohen die bei den eilig zu einem Haus in Behurim, dessen Besitzer einen Brunnen im Hof hat, in den SIE hinabstiegen. 19. Die Frau des Hauses nahm darauf in ein Deck, breitet SIE über die Brunnenöffnung und strut Schrockkorn darüber, jeglichen Verdacht zu zerstreuen. 20. Als Absalom's Männer ins Haus kamen und nach Ahimaaz und Jonathan fragten, erwidert die Frau, SIE seien weiter zum Wasser gegangen, nachdem die Männer SIE vergeblich gesucht hatten, kehrten SIE nach Jerusalem zurück. 21. Nachdem die Männer Absalom's abgezogen waren, stiegen Jonathan und Ahimaaz aus dem Brunnen, setzten ihren Weg fort und überbrachten König David die Botschaft, Brecht auf und überquert eilig das Wasser, den Ahithophel hat übt dies besuglich geraten. 22. Daraufhin brachen David und sein Gesamtes Volk auf und überquerten den Jordan, bis zum Morgengrauen hat jeder einzeln den Jordan überquert. 23. Als Ahithophel erkannte das sein Rat nicht befolgt Word, sattelte seinen Esel, kehrte in sein Heimatstadt Zurich, ordnet sein Angelegenheiten und erhängt sich, nach seinem Tod Word im Grab seines Vaters beigesetzt. 24. David hat bereits Mahanaim erreicht, als Absalm, begleitet von allen Israeliten, den Jordan überschritt. 25. Absalom hat Amasa Anstel von Job Zumbefelshaber des Heers Ernant, Amasa war der Sohn von Jithra, dem Ismailiter, und Abigail, der Tochter Isaias, die Wiedrum die Schwester von Zeruja, der Mutter Joabs, war. 26. Israel und Absalom lagerten sich im Land Gilead. 27. Als David in Mahanaim ankam, brachten Sobi, der Sohn des Nahas aus der Ammonitischen Hauptstadt, Machir, der Sohn Amiels, aus Lodbar, und der Gileadite Barzillai aus Rogelim 28. Bet 10, Dekan, Gefas aus Tun, Wazen, Gerst, Mel, Rostkorn, Bonan und Linsen, 29. Soe Honig, San, Schaf und Kukes, die Sie David und Seinem Vogue zum Essen vorsetzten, da Sie Namen, das Vogue Sei in der Steppe Hungrig, Erschopften durstig geworden,